Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo zum libertären Aprilrückblick. Wir haben unser Format im letzten Monat merklich geändert und hoffen, dass ihr 60 statt bisher 30 Minuten lang am Ball bleibt. Erleichtern wollen wir euch das mit musikalischen Auflockerungen vom Lampedusa Soli-Sampler. Nach wie vor warten ernste und satirische Beiträge zu aktuellen Themen auf euch. Diesmal aus dem Hambacher Forst, Bosnien-Herzegowina, Freiburg, dem Osterhasen und dem Euro-Wahlland. Die bewegende Geschichte spielt in den USA und die Anarchie hat sich in einem Märchen irgendwo zwischen Kreuzberg und Nordkorea versteckt. Neu dabei im libertären Monatsrückblick ist die Kulturrubrik, die diesmal den Film Heavy thematisiert. Und kulturell, nämlich musikalisch, geht es auch los. Das sind Coco Headnuts aus Aachen. Wir hatten euch in den vergangenen Monaten immer wieder vom Hambacher Forst berichtet, auch von der Räumung der Waldbesetzung letzten Monat. Nach einem erfolgreichen Skillsharing-Camp kam es wieder zu einer Waldbesetzung. Hier nun ein kleiner Ausschnitt aus einem Telefoninterview, was wir mit Leuten vor Ort geführt haben nach der Waldbesetzung. Vielleicht kannst du einfach mal kurz erzählen, was seit der Räumung passiert ist. Ja, die Räumung von der letzten Waldbesetzung, also die letzte Räumung, die stattgefunden hat, vor etwa 5 Wochen, da hat es ja vorher schon die Ansage gegeben, wenn geräumt wird, dann am Tag X plus wird wieder besetzt, also 4 Wochen nach der Räumung das erste Wochenende. sagen, das ist jetzt das vergangene Wochenende auch passiert. Also es, das war der Termin, zu dem die Polizei geräumt hat, war für uns sehr praktisch gewählt, weil durch den Termin, den die Polizei gewählt hat, ist der Wiederbesetzungstermin genau aufs Ende vom Skillsharing-Camp gefallen, was wir ja vorher schon festgelegt hatten. Also das war eigentlich für uns eine sehr praktische Zeitplanung, dass wir dann das Skillsharing-Camp hatten und da sowieso viele Leute da waren, zwei Wochen lang schön mit Workshops praktisch vorbereiten konnten, was dann während der Räumung passiert ist. Ja, und entsprechend ist die Räumung auch sehr schön und gründlich gelaufen. Zur eigentlichen Wiederbesetzung jetzt. Man hat ja auf eurem Blog, ihr habt da einen schönen Ticker gehabt. Was ist jetzt quasi in den letzten Tagen passiert? Rechnet ihr mit der Räumung in nächster Zeit oder denkt ihr, ihr könnt den Wald noch eine Weile halten? Also ich glaube, grundsätzlich müssen wir schon einfach immer mit der Räumung rechnen. Also es ist immer schwer darüber zu spekulieren. Aber ich habe tendenziell das Gefühl, die Zeichen gehen dahin, dass wir jetzt erstmal wieder eine Weile geduldet werden. Also jetzt, ich weiß nicht, ob der Artikel von heute war. Also es war jetzt die Tage in der Zeitung auch, dass der Bürgermeister von Merzenich, also eine Gemeinde, auf der eine von den beiden bekannten Wiederbesetzungen ist, dass der hat öffentlich darüber nachgedacht, dass man doch diese Besetzung auch dulden könnte, weil es einfach Energieverschwendung ist, immer wieder zu dulden und neu besetzen zu lassen. Also einfach Geldverschwendung so, ne? Und das ist ja auf jeden Fall schon mal ein sehr schönes Zeichen, was die Gemeinde Kerpen dann macht, auf deren Boden die andere öffentliche Wiederbesetzung ist. Das wird sich zeigen und grundsätzlich hat natürlich auch noch RWE da ein Wörtchen mitzureden. Das heißt jetzt, dass wir von der Gemeinde Merzenich schon mal nicht zu erwarten haben, dass sie den Handlanger für RWE machen, also dass sie dann den Räumungsbefehl geben, um RWE die schlechte Presse zu ersparen. Also wenn RWE die Besetzung im Merzenicher Teil vom Wald räumen lassen will, dann müssen sie das schon selber tun. Ja, also bisher haben sie seit der Wiederbesetzung im Wald noch nichts groß gemacht. Mehr Infos findet ihr auf hambacherforst.blogspot.de und unsere solidarischen Grüße an die Aktivistin vor Ort. Auf der Website sind ganz frisch auch drei neue Videos zu sehen, in denen vermummte Aktivistinnen von ihren Erlebnissen im Hambacher Forst berichten. Bei einem ist schönerweise im Hintergrund ein Soli-Trans-Bi für die anarchistischen Gefangenen in Weißrussland zu sehen. Kommen wir vom Wald in die Stadt, das heißt in die über 20 Städte in Bosnien-Herzegowina, auf die sich die sozialen Proteste seit Februar ausgeweitet haben. Im Februarrückblick haben wir von diesen bereits berichtet. Über die aktuellen Entwicklungen und die Ziele der Protestbewegung informiert euch unser nächster Beitrag. Ausgehend von Tuzla breiteten sich im Februar dieses Jahres ArbeiterInnenproteste auf viele Städte Bosnien-Herzegowinas aus. Die damit größte soziale Regung der 22-jährigen Republik wurde in westlichen Medien kaum erwähnt. In bosnischen Medien, die, wie es in den meisten Staaten dieser Welt üblich ist, größtenteils regierungsgesteuert sind, wird die Bewegung als nationalistisch motiviert abgestempelt. Uns liegt ein in Ljubljana geführtes Interview mit der beteiligten Hanna vor, in dem sie sagt: We have three different nationalities and 17 minorities, which have Wir haben drei Nationalitäten und 17 Minderheiten, die in den letzten 20 Jahren diskriminiert und denen ihre Rechte systematisch aberkannt wurden. Und das Problem in Bosnien-Herzegowina ist, dass die meisten Regierungsangehörigen nicht erkennen, dass es eine Form von sozialökonomischem Aufstand ist, sondern meinen, es sei eine nationalistische Bewegung von zwei Seiten, nämlich auf der einen Seite die bosniakische, die beansprucht, sich in der Republik Srpska aufzuhalten, und auf der anderen Seite Serbinnen, die die bosnische nationale Integrität angreifen. Die Republik Srpska bildet neben der Föderation Bosnien und Herzegowina eine Verwaltungseinheit des Staates. Dort kam der Wunsch nach Abspaltung von der Republik im Verlauf der letzten 22 Jahre immer wieder auf. Doch Hanna hat beobachtet, dass gerade die aktuellen Proteste die Abgrenzung verschiedener Nationalitäten aufweichen. Ja, Nationalismus ist ein Krebs, der Bosnien-Herzegowina vergiftet, da 20 Jahre nach dem Krieg auf beiden Seiten Vorurteile herrschen. Aber das Beste an diesen Protesten ist, dass die Menschen ihre Nationalitäten und ihre nationalen Interessen vergessen haben, da sie hungrig sind. Wir hatten dieses Banner während der Massenproteste am 9. April in Sarajevo, auf dem Wir sind hungrig in drei verschiedenen Sprachen stand: Serbisch, Bosnisch und Kroatisch. Die Regierung bringt diese Aussage offensichtlich kaum mit einem Änderungsbedarf der Politik des Landes in Verbindung. Sie hatte sich auf ihren Sesseln bequem gemacht und schlug bald den Weg der Kriminalisierung der Proteste ein. Doch die Terrorismusanklage gegen einige Aktivistinnen wurde fallen gelassen. Nun wird der auf der Straße stattfindende Teil der Proteste mit Hilfe der Medien in abschreckenden Bildern dargestellt und dadurch vermutlich eine Spaltung der Protestbewegung erhofft. Das Problem ist die Diskrepanz zwischen Plenumsrunden und Protesten. Plenumsrunden sind eine normale Art der Kommunikation, während Proteste als ein Ort angesehen werden, an dem Obdachlose und Drogenabhängige sich zusammenfinden, um die Regierung mittels Musik, Essen, Kaffee und so weiter zu provozieren. Es ist nicht so, dass alle Menschen hungrig sind. Es gibt eine bunte Mischung von Menschen in den Protesten und den Plenumsrunden, was mich tatsächlich erfreut. That all people are hungry. You know, you have mixed structure of people in the protests and plenum sessions, which really makes me happy. Hannah befürchtet, dass viele Beteiligte die Pläne als Psychotherapie nutzen und versuchen, ihre Forderungen an ausländische Regierungen zu richten, anstatt sich selbst ernst genug zu nehmen, um Veränderungen selbst herbeizuführen. Neben thematischen Plänen, bei denen es an konkreten Veränderungen im Bildungs- und Gesundheitswesen sowie in kulturellen Bereichen gearbeitet wird, unterstützt ihr Umfeld Aktionen zu verschiedenen Anlässen. What we'll try to do is some sort of minor actions, you know, we've had this. Was wir momentan versuchen zu tun, sind mehrere kleine Aktionen. Wir hatten Aktionen am 6. April, das ist der Tag, an dem Sarajevo von Partisanen 1945 befreit wurde. Und was wir gerade versuchen, ist ein Event für den 1. Mai und den 9. Mai zu organisieren. Der 9. Mai ist ein Symbol für den antifaschistischen Kampf. Ein großes Vorhaben der Aktivistinnen ist nun, eine mediale Gegenmacht aufzubauen, die ihre Mitmenschen dabei unterstützt, ihre seit Jahrzehnten festsitzenden und stets einseitig gefütterten Denkmuster aufzulockern. Außerdem wird die Vernetzung mit Menschen in umliegenden Ländern vorangetrieben. Was wir momentan versuchen, ist, die Medienzensur zu brechen. Was wir auf gewisse Weise erfolgreich taten, als wir nach Slowenien kamen, um mit unseren NachbarInnen über die aktuelle Situation in Bosnien-Herzegowina zu sprechen. Denn das ist, was sie seit 2 Monaten versuchen, einfach alle Medien zu blocken, alle Nachrichten daran zu hindern, verbreitet zu werden. Es ist sehr vergleichbar mit der Türkei. Sie haben bis jetzt nicht die sozialen Netzwerke verboten, aber das Problem ist, dass sie die meisten der Medien kontrollieren. Sie kontrollieren tatsächlich die entscheidenden Wählerschichten. Denn im Oktober sind Parlamentswahlen, aber sie versuchen völlig auf die nationalistische Karte und auf die Polizeirepression zu setzen. Trying to do now is to turn this into a nationalistic card and police repression as well. Mit diesem Beitrag haben wir hoffentlich ein wenig zur Informationsverbreitung beigetragen. Und nun geht's nach Freiburg. Nach einer erfolgreichen Soli-Party für 25 Menschen, 2 Hunde und eine Katze am 26.04. fanden sich einige Beteiligte zu einem netten Gespräch an der Feuertonne zusammen, um über die Situation des 85 Tonnen schweren Wagenplatzes Sand im Getriebe und die Beschlagnahmung der Wägen sowie die Situation ihrer Bewohnenden zu sprechen. Hier ein kurzer Mitschnitt des Gesprächs. Euch gibt's seit 2011. Ihr seid mehrmals im Jahr umgezogen, ja. Und die Stadt Freiburg, ihr habt ja immer wieder das Gespräch gesucht, wie man das euren Blog so entnimmt. Und dann kam es ja am 14.04. zur Beschlagnahmung eurer Wegen. Was war eigentlich auch eher überraschend für euch? Sehr überraschend auf jeden Fall. Also halt morgens geweckt worden mit den Worten, so ist wieder ein Haufen Cops vor der Tür. Und das nächste Mal, wo die Tür aufging, wird dann mitgeteilt, der Wagen wird beschlagnahmt. Und dann hat man noch Zeit, irgendwie seine Habseligkeiten, die man irgendwie in dem Stress noch hat, im Rucksack zu werfen. Und dann wurde der Zutritt zu den Wegen auch schon verwehrt. Wie ging das dann weiter? Was hat euch die Stadt so als Möglichkeiten angeboten, nachdem sie euch einfach obdachlos gemacht hat? Ja, wirklich angeboten, nicht viel. Also was auch so in der Verfügung drin steht, die wir gekriegt haben, ist so, wir können uns bei einer Anlaufstelle für Obdachlose melden. So ein Klassiker. Das haben die schon mal gemacht, als bei den Wagenaktionstagen letztes Jahr im Sommer Gruppe einen Wirrebahnhof besetzt hatte. Da stand das auch schon drin, dass gar keine Obdachlosigkeit drohen würde, weil es gäbe ja ein Amt für Wohnraumversorgung, bei dem man sich melden kann. Also gar keine Alternativgebot, sondern einfach nur das übliche Amtsgeplänkel. Genau. Wie ging das dann für euch weiter? Ich meine, ihr standet da dann auf der Straße und es gab jede Menge Soli-Erklärungen und so. Genau, wir standen erstmal auf der Straße, konnten recht schnell unterkommen bei Bekannten. Ja, haben dann so einen Haufen Soli-Erklärungen von vielen Wagenplätzen und anderen Gruppen in ganz Deutschland erhalten, was auch erstmal ganz gut tat. Am nächsten Tag gab es eine kleine Sponti durch die Stadt mit über 100 Leuten, wo ein Haufen Sand vors Rathaus ausgekippt worden ist. Dann war am Samstag, den 19., war dann eine große Demo mit über 10 Lastern, die mitgefahren sind und so 280 Leute. Da gab es am Anfang von der Demo ein bisschen Stress. Die Cops wollten die Demo nicht Richtung Innenstadt laufen lassen und dann wurde eine Stunde lang vom Bahnhof die Straßen blockiert, bis sie uns dann durchgelassen haben, beziehungsweise musste sich die Demo teilen. Der Großteil der Laster ist dann auf den Innenstadtring gefahren und der Rest von der Demo mit 2 Lastern in die Innenstadt. Wie sah das aus? Ich meine, Soli im Sinne von jetzt mit auf die Straße gehen und Soli-Aufrufe ist zwar auch gut für die Seele, auf der anderen Seite, die Demos wirken sicher ja auch ein bisschen Druck oder schaffen Medienwirksamkeit. Auch für euren Alltag, im Unterkommen, Schlafmöglichkeiten? Läuft eigentlich recht cool, also hier in Freiburg, dass die Leute solidarisch sind und irgendwie auch Material und Zeug zur Verfügung stellen, das auch selbstständig vorbeibringen teilweise. Das ist recht schön, was da passiert, also hier in der Stadt auch. Das ist eigentlich aus meinem Gefühl da ist so, es werden Leute wieder aktiv, also kommen so bitz aus ihrem Tran raus und gehen wieder auf die Straße. Und ja, in der Stadt sind jetzt auch gerade vermehrt Transparente aus Wohnungen vom Balkons runtergehangen, die nochmal auf unsere Situation aufmerksam machen. Es wird gerade viel gekleistert in den Straßen, das ist auch ganz, ganz schön zu sehen. Es gibt ja eigentlich in Freiburg auch nur einen selbstverwalteten Wagenplatz und das sind die Schattenparker und das ist ein Platz, der halt aus allen Nähten gerade am Platzen ist und ich meine, dass ein Bedarf irgendwie weiter im Wagenleben vorhanden ist, den zeigen wir, glaube ich, ganz gut demonstrativ, sonst würde es uns ja gar nicht geben. Aber wir sind ja auch nicht die Einzigsten, die jetzt im Wagen leben. Also in Freiburg gibt es noch viel, viel mehr Menschen, die in ausgebauten LKWs und Wohnmobilen leben. Jetzt nicht in der Gruppe, aber also der Wunsch nach Wagenleben ist auf jeden Fall stark präsent. Wie sieht es aus? Gab es nach der Beschlagnahmung nochmal Gespräche mit der Stadt, um die Wagen zurückzubekommen? Also es gab eigentlich erst nach der Beschlagnahme einen Termin mit der Stadt. Davor war, haben wir einen Schrieb von der Stadt bekommen, wo sie die Beschlusslagen der letzten 20 Jahre, glaube ich, sowas in den Dreh, dargelegt werden. Also warum irgendwie Wagenplätze irgendwie nicht gebraucht werden und warum ein Gespräch auch mit uns entbehrlich ist. Das war eigentlich so die Reaktion auf die Anfrage nach dem Gespräch. Und nach der Beschlagnahme war es auf einmal möglich, dass wir ein Gespräch bekommen haben. Haben dann allerdings auch irgendwann festgestellt, das ist nicht ein Gespräch mit wirklich Verantwortlichen, was es da gibt. Das war jemand vom Ordnungsamt und jemand vom Liegenschaftsamt, die eigentlich so zu diesem politischen Konflikt oder zu der politischen Lösung irgendwie gar nichts beitragen können. Die uns im Endeffekt wieder diese Beschlussvorlagen runtergeleiert haben und uns darauf hingewiesen haben, dass die Beschlagnahmung, die jetzt mit 6 Monaten angesetzt ist, auch verlängert werden kann, bis hin dazu, dass die Wägen auch verschrottet werden können. Das waren so die Drohungen, die da ausgesprochen wurden. Wir haben eigentlich weiter darauf beharrt, dass wir ein Gespräch kriegen mit jemandem, wo da verantwortlich ist und nicht einfach an irgendjemand abdelegiert werden. Gab es da bisher irgendwie Rückmeldung oder ist da irgendwas in Aussicht? Naja. Also auf jeden Fall gerade die Stadt versucht irgendwie die Gruppe ja auflösen zu lassen oder zu zermürben. Sonst hätten sie sich, glaube ich, nicht 2 Wochen lang die Mühe gemacht, uns dauernd zu observieren, wenn wir an der Straße waren. Also das sind nicht nur normale Streifenpolizisten vorbeigefahren im Halbstundentakt, sondern täglich irgendwie der Staatsschutz und jeden Tag sind Fotos gemacht worden, die Kennzeichen aufgeschrieben worden. Ja, man sitzt am Frühstück, trinkt seinen Kaffee und auf einmal hält einen Staatsschützler die Kamera ins Gesicht und macht einen Schnappschuss beim Kaffeetrinken morgens. Die Drohung ist halt so, mit den Verschrottungen der Wegen ist wirklich, wenn wir nicht irgendwie davon abkommen oder uns als Gruppe auflösen und von unserem Wunsch, gemeinschaftlich leben zu wollen, auf dem Platz abrücken, dann werden sie auf jeden Fall die Beschlagnahme noch deutlich verlängern bis hin zur Verschrottung der Wegen. Seht ihr da eine Möglichkeit, wie man euch vielleicht weiterhin unterstützen kann, um politischen Druck auch auf die Stadt auszuwirken, damit die Wegen eben nicht verschrottet oder die Beschlagnahmung verlängert wird? Also ich glaube, gerade ist es ganz gut, irgendwie eine Stimmung in der Stadt aufzubauen, zu zeigen, so was für eine repressive Stadt gerade Freiburg ist. Das ist jetzt aktuell auch ein kommunaler Ordnungsdienst, der eingeführt werden soll mit polizeirechtlichen Befugnissen. Die dürfen Menschen festnehmen, Personalien feststellen, werden ausgestattet mit Pfefferspray. Also da wird jetzt eine eigene Stadtpolizei aufgebaut mit, ja, ich weiß nicht, mit was für Leuten da dann da rumlaufen und uns terrorisieren werden in Zukunft. Auch jetzt zum 1. Mai in Freiburg gibt es wieder eine Allgemeinverfügung, in der dieses selbstverwaltete Straßenfest, was es seit eh und je hier in Freiburg in Grün in dem Viertel in der Innenstadt gibt, wieder untersagt, wie die letzten 2 Jahre. Ich glaube, was auch jetzt viel hilft, wir haben im Juni gibt es eine große Love-or-Hate-Parade mit dem Schwerpunkt einmal 20 Jahre KTS. KTS feiert vom 28. Mai bis 8. Juni 20 Jahre mit den autonomen Kulturwochen und während der Parade wollen wir nochmal auch auf unsere Situation mit Sand im Getriebe aufmerksam machen. Ja, da wäre es auf jeden Fall cool, wenn viele Leute vorbeikommen. Wird sich, denke ich, auch lohnen. Es wird ein Haufen Laster mitfahren mit verschiedenen Soundsystemen und weiteren Gimmicks und Überraschungen. Ja, habt ihr noch was ihr loswerden wollt? Einfach als Vorabankündigung schon mal, in Freiburg werden dieses Jahr auch die Wagentage stattfinden. Die waren eigentlich in München geplant, auf dem Stadtpark Olga. Stadtpark Olga hat uns jetzt angeboten oder gefragt, ob wir Bock haben, das zu machen. Einfach so aufgrund von der Situation. Und es wird hier bei uns stattfinden vom 25. bis 27. Juli. Also auch mit Unterstützung von Schattenparker. Wird sicher auch spannend. Die Infos werden jetzt dann bald kommen. Ansonsten haben wir Bock auf einen heißen Sommer und werden auf jeden Fall Freiburg rocken gehen und nicht locker lassen, bis wir unsere Karren raus haben und einen Wagenplatz. Also das ist uns die Stadt jetzt allemal schuldig. Und wer so bescheuert handelt wie die Stadt Freiburg, der muss dann halt drauf klarkommen, dass wir jetzt irgendwie ein bisschen Trouble in die Stadt tragen werden und erst wieder ein bisschen ruhiger werden, wenn wir einen Wagenplatz bekommen. Dann sage ich mal danke, wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg in den zukünftigen Kämpfen und auch, dass ganz viele Menschen sich in Freiburg einbringen. Wir hoffen, ihr seid motiviert, Sand im Getriebe zu unterstützen. Mehr Infos, die komplette Geschichte und Kontaktmöglichkeiten für zum Beispiel Soli-Päckchen findet ihr auf sandimgetriebe.nonblocks.org und kommt natürlich zahlreich zu den KTS-Kulturwochen vom 28.05. bis zum 8.06. sowie zu den Wagentagen vom 25. bis zum 27. Juli. Sinne der französischen Aufklärungsphilosophie, der Umgebung oberflächlich gesehen, sondern der Struktur der Gesellschaft, die er erlebt, die eine Tendenz hat, nämlich seine psychische Energie so zu gestalten, dass der Mensch das gerne tut, was er tun muss, damit diese Gesellschaft in ihrer speziellen Form existieren kann. Thank you.

Nachdem wir in der letzten Sendung jemanden zum Thema Facebook-Fasten interviewt haben, setzen wir jetzt die Fastenreihe fort. Heute geht es in unserem Interview um das Thema Europawahlfasten. Ein ganz neuer Trend, besonders unter jungen Leuten. Willkommen! Und wir kommen gleich zum Thema. Europawahlfasten ist zwar im Kommen, aber du gehörst zu den Ersten, die das offensiv und öffentlich propagieren. Wie werden die nächsten Wochen für dich konkret aussehen? Ja, zunächst einmal geht es für mich um ein Ausblenden der allgegenwärtigen Wahlwerbespots in Radio und Fernsehen, sowie der aufdringlichen Wahlwerbung auf der Straße. Die schwierige Gratwanderung der nächsten 4 Wochen besteht dann darin, sich zwar mit europapolitischen Themen auseinanderzusetzen, aber den Wahlaspekt zu meiden. Und natürlich werde ich dann am 25. Mai 2014 nicht zur Europawahl gehen. Ist Europawahlfasten denn gefährlich? Richtig und bewusst entschieden ist Europawahlfasten nicht gefährlich. Während des Fastens werden sie allerdings womöglich angefeindet. Sie sollten daher ihre Argumente gut vorbereitet haben und den Geist stärken. Eine gründliche Lektüre entsprechender Materialien ist vor und möglicherweise auch während des Fastens unbedingt ratsam, damit man Komplikationen vorbeugen kann. Können beim Fasten denn Nebenwirkungen auftreten und was kann man dann, falls es sie gibt, dagegen tun? Schwierigkeiten, also sogenannte Kurkrisen oder Fastenkrisen, kleinere körperliche, seelische, geistige Krisen können während des Fastens auftreten. Diese Krisen können meistens mehr oder weniger intensiv am Tag vor der Wahl bzw. am Wahltag selbst vorkommen. Schnelle Abhilfe bringt es dann, über die EU zu sinnieren, über die Sparmaßnahmen und den Privatisierungskurs nachzudenken. Auch Frontex wirkt Wunder. Aber aufpassen, das sollten Sie nur in kleinen Portionen konsumieren, ansonsten droht Verstopfung. Und natürlich viel trinken nicht vergessen. Ist es aber nicht doch so, dass die Gefahr besteht, mit dieser Europawahlfastenkur FreundInnen bzw. den Kontakt zu ihnen zu verlieren? Über welche Themen lassen sich denn dann überhaupt noch Gespräche führen? Nein, nein, keineswegs. Im Gegenteil. Gespräche können sogar spannender sein. Statt beispielsweise darüber zu grübeln, welche Parteien für die Slogans A. ein Europa des Wachstums, nicht des Stillstands oder B. damit Europa mehr Arbeit und Wachstum schafft, A. übrigens SPD und B. CDU. Statt also darüber zu grübeln, können Diskussionen viel zielführender geführt werden, indem der Wahlaspekt schlicht ignoriert wird. Fasten ist an dieser Stelle angesagt. Kann man durch Europawahlfasten wirklich auf neue Politikgewohnheiten umschalten? Ja, nach einer richtig durchgeführten Europawahlfastenkur können neue Politikgewohnheiten leicht eingeführt werden. Da Körper, Geist und Seele nach dem Fasten wieder rein und kräftig sind, ist das sogar einer der besten Zeitpunkte dazu. Disziplin während den Aufbautagen ist aber eine sehr wichtige Voraussetzung. Viele bewegte und parteiliche Freundinnen werden versuchen, Steine in den Weg zu legen. Wann ist dann der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen? Jederzeit. Deutliche Wirkungen lassen sich durch Europawahlfasten allerdings besonders im Vorfeld und direkt zu den jeweiligen Europawahlen erreichen, weil sich Körper und Geist dort besonders bewähren müssen. Besonders wahlgefährdete Menschen sollten allerdings die wahlfreien Phasen bevorzugen, um auf diese Weise Reserven für Wahlzeiten aufzubauen. Nachdem man sich gut mit dem Thema auseinandergesetzt, alles, was nötig ist, sich angelesen hat und die Antwort auf die Frage, warum möchte ich fasten, genau weiß, kann's einfach losgehen. Nun die letzte Frage, besser alleine fasten oder nicht? Ah, in jedem Fall ist ein Gruppenfasten vorzuziehen. Hier lassen sich dann auch Wege finden, um weitere Menschen zum Fasten einzuladen und so gemeinsam einen starken Kontrapunkt zum kritiklosen Abfeiern der Festung Europa zu setzen. Mein entblößtes Herz! Selbst zu denken wagen. Spritze, Heinrich, mach mich tot. Ich komme aus dem Abendland und ich bin ein Idiot. Vor 156 Jahren, April 1858, Harriet Tubman trifft John Brown. Harriet Tubman ist Ende 30, John Brown Ende 50. Beide haben ein bereits überaus bewegtes Leben hinter sich. Harriet wurde als Kind zweier Versklavter unter dem Namen Araminta Ross geboren, arbeitete ab einem Alter von 5 Jahren als Leiharbeiterin für ihren Ausbeuter, floh mit etwa 20 Jahren erfolgreich in die Nordstaaten, kehrte aber regelmäßig in die Südstaaten zurück, um andere Sklaven, insbesondere Familienangehörige, bei ihrer Flucht zu unterstützen. Zum Beispiel, indem sie als Schaffnerin der Underground Railroad begleitete. John Brown wurde in neuenglischen Familienverhältnissen groß und war aktiv im bewaffneten Kampf gegen die Sklaverei. Er war gerade damit beschäftigt, einen großen Aufstand zu planen, als er Harriet begegnete. Gewalttätigen Aktionen standen viele Sklavereigegner ablehnend gegenüber. Harriet aber unterstützte Johns Vorhaben. Er sollte das kleine Örtchen Harper's Ferry überfallen werden, bei dem Sklavinnen mit Waffen aus der dortigen Waffenfabrik der US-amerikanischen Streitkräfte ausgestattet werden sollten. Das sollte in Johns und Harriets Vorstellung so viele Sklavinnen zum Kampf motivieren, dass eine Revolutionsarmee erwächst, die den gesamten Süden von der Sklaverei befreien würde. Tatsächlich aber schloss sich der Vorbereitungsgruppe niemand an, sodass sie von der US-Armee schnell überwältigt wurde. Dabei starben 2 von Johns Söhnen und 15 weitere Beteiligte. Harriet war aus bisher ungeklärten Gründen nicht an der Aktion beteiligt und John kam zunächst mit einigen Verletzungen davon. 2 Monate später wurde er jedoch gehängt. Der Aufstandsversuch und die Verurteilung John Browns rückten immerhin die Sklaverei in den Fokus der amerikanischen Öffentlichkeit und gelten als ein Auslöser für den amerikanischen Bürgerkrieg. Die Melodie des für John komponierten Marsches, John Brown's Body, ist bis heute bestimmt auch euch bekannt, dürfte aber leider vornehmlich patriotische Konnotationen hervorrufen. He captured Harper's Ferry with his 19 men so true. He frightened old Virginia till she trembled through and through. They hanged him for a traitor, they themselves the traitor crew. His soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Harriet konstatiert zu Johns Tod. Er hat als Sterbender mehr bewirkt als 100 Lebende. Sie erlebte bis zu ihrem Tod mit 93 Jahren noch unzählige aufregende Episoden, engagierte sich während des Bürgerkrieges, wo sie nur konnte, als Krankenschwester, Spionin, Wäscherin und im bewaffneten Kampf. Nach dem Krieg brachte sie sich zunächst in der Frauenbewegung ein. Ihr letzten Lebensjahre widmete sie sich auch ihren religiösen Neigungen und ließ ein Heim für mittellose und farbige Alte bauen, das sie später auch selbst bewohnte. Glory, glory, hallelujah. Damit hätten wir auch gleich den Ohrwurm des Monats vorgestellt. Halleluja, das wird peinlich. Naja, ohne das vollste Vertrauen in ein höheres Wesen hätte Harriet Tubman womöglich nicht so viel bewegt, so sagt man. Wer weiß. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Ein Hauch von Nordkorea, so titelte die Welt in einem Artikel über Kreuzberg. Wir präsentieren euch nun die letzte Stalinistin, ein Märchen des anarchistischen Radios Berlin. Es war einmal in einem nicht allzu weit entfernten Land mit dem Namen Kreuzberg. Da herrschte Anarchie im Alltag, beziehungsweise reimte sich auf Alltag. In diesem kleinen Land, welches nur 15 Fahrradminuten von dem Palast der Regierung entfernt liegt, gab es eine Frau, welche sich der Herausforderung stellte, für die Regierung die bürokratischen Belange von der Anarchie zu befreien und im Senat eine strukturierte Verwaltung zu schaffen. Das kleine Land war ein bunter, belebter Ort mit kleinen Läden, Bars, Orte für Kultur und Meinungsaustausch. Da die Regierung den Einwanderinnen in das Großkönigreich Deutschland menschenverachtende Pflichten auferlegte, befreiten sich einige der Einwanderinnen und zogen in das Land der Anarchie, um dort ihr eigenes Protestlager zu errichten. Doch der Winter war hart und die Regierung härter. Daher entschlossen sie sich, den Lebensraum zu nehmen, der ihnen zustand, und bezogen eine alte Schule, welche seit einiger Zeit leer stand. Doch das brachte Konflikte mit sich, mit welchen die junge Verwalterin von Kreuzberg nicht gerechnet hatte. Ihr Name ist übrigens Monika Herrmann. So manch ein Kreuzberger, aber auch Neuköllner oder vom weiten Wedding her Angereister wollte nämlich den Geflüchteten, welche sich von nun an Refugees nannten, helfen, ihre Rechte durchzusetzen. Da Frau Herrmann sich immer probierte, als Kreuzbergerin und Gegnerin des Schweinesystems und des Repressionsapparates zu geben, stand sie nun vor einem Problem. Denn es war nicht einfach mit dem Landrecht in Kreuzberg. So ein Camp auf einem öffentlichen Platz und dazu noch ein besetztes Haus, das muss man der Senatsverwaltung erstmal erklären. Und da sie ja Gegnerin des Schweinesystems und des Repressionsapparates ist, suchte sie erst einmal den Dialog. Bla bla bla. Doch durch immer größere bürokratische Hürden und fantasierte Aktivistinnen, welche die Gelegenheit nutzten, um sich mit den Refugees zu solidarisieren, eskalierte die Situation. Der nun freilaufende ideologische Fanatismus und die psychotischen Ausbrüche, Selbstmorddrohungen, Antifa-Attacken und Hungerstreiks, um die Rechte der Refugees durchzusetzen, führten zu nicht duldbaren Aktionen. So musste die sonst so selten eingesetzte Polizei über 70 Mal allein in die besetzte Schule einrücken, um die Anarchie zu beseitigen und die Ordnung wiederherzustellen. Das alles wurde Frau Herrmann zu gefährlich und sie ließ sich zusammen mit dem Repressionsapparat und dem Schweinesystem auf einen hinterhältigen Plan ein, welcher die Räumung des Oranienplatzes ermöglichte. Doch was für Konsequenzen sind zu erwarten? Sie ist doch eigentlich die Buchhalterin der Protestkultur der 270.000 Seelengemeinde, in welcher jedes Jahr zum 1. Mai die Weltrevolution ausgerufen wird. Natürlich steht Frau Herrmann auf der Seite des eingeborenen Linksradikalismus. Trotz des Paktes mit dem Schweinesystem ist sie ja immer noch eine der letzten Stalinistinnen bei den Grünen. Vielleicht ist dies auch der Grund, warum sie es schafft, als eine der wenigen aus der Kreuzberger Parallelgesellschaft, welche sich nur in ihren eigenen Kreisen bewegt, herauszutreten und die Anarchie, welche auch am 1. Mai immer wieder aufs Neue herrscht, zu ordnen. Naja, es ist die Auseinandersetzung letztendlich mit der Bevölkerung und deutlich zu machen, dass man weiterhin protestiert, weil das, was gefordert worden ist und was gefordert wird, ist ja noch gar nicht verändert worden. Es ist auch noch nicht in der Diskussion. Refugees are welcome here. Das waren Hamburger Abschaum featuring Jan Off. Davor hörtet ihr Betty and the Bottles aus Nordhorn und Jakob Säh schon wieder aus Hamburg. Alle Songs sind auf dem Lampedusa-Soli-Sampler zu finden, den ihr unter lampedusa-solisampler.bandcamp.com für einen Mindestbeitrag von 5 Euro herunterladen könnt. Der Erlös geht an die Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und Migrantinnen, die an der Gruppe Lampedusa in Hamburg beteiligt ist. Und jetzt wollen wir mal lauschen, was sich unsere beiden Freundinnen zu erzählen haben. Hallo, na, wie geht's? Na, hi. Woher kommst du denn? Ich komme gerade aus dem Kino. Wow, erzähl doch mal, wo warst du? Ich habe diesen neuen Film mir angeguckt, dieser Heavy, wo es um drei kurdische Frauen geht, die quasi den Guerillakampf bzw. generell den kurdischen Kampf sehr unterstützt haben. Da weiß nicht, da ging es vor allem, am Anfang ging es irgendwie um eine Anwältin, die so ein bisschen erzählt, was historisch in der kurdischen Widerstandsbewegung gelaufen ist und wie sie halt irgendwie kleinere NGOs gegründet haben, beziehungsweise auch Organisationen, um halt irgendwie die Rechte der Kurdinnen und der Kurden zu verteidigen. Mhm. Und dann gab es halt irgendwie noch eine andere Frau, die halt, ihr Name war Aysel Tüklük und die halt auch Anwältin und Abgeordnete war und die haben halt viel darüber erzählt, was für Probleme sie einfach gehabt haben, sich generell einfach zu organisieren, weil sie halt jedes Mal, wenn sie eine Partei gegründet haben, von der BDP zum Beispiel, was eine der zur Zeit halt der größten kurdischen Parteien ist, halt jedes Mal verfolgt wurden oder Abgeordnete inhaftiert wurden oder Bürgermeisterinnen irgendwie inhaftiert wurden. Und die letzte Frau war halt dann diese Sakine, die letztes Jahr in Paris umgebracht wurde, zusammen noch mit zwei anderen Frauen. Und da ging es halt darum, einfach so ein bisschen ihre Geschichte zu erzählen. Tatsächlich gab es auch einige Interviews von Sakine noch in dem Film, weil sie eigentlich den Film direkt mit ihr machen wollten, aber dann wurde sie halt davor umgebracht, letztes Jahr. Ja, spannend. Und kannst du noch zu ihr was erzählen? Zu Sakine? Oder zu dem Vorfall in Paris, weil da weiß ich noch, das habe ich mitbekommen, dass die umgekommen sind. Ja, ich meine, tatsächlich irgendwie der französische Staat sagt halt, dass das irgendwie alles relativ ungeklärt ist, aber ich meine, für die Organisation der PKK ist das halt relativ klar, dass das halt türkische Geheimagenten wahrscheinlich waren, die sie halt verfolgt haben, weil sie halt tatsächlich eine sehr führende Rolle in der PKK hatte, irgendwie, weil sie halt eine der führenden Anführerinnen schon seit vielen, vielen Jahren im Guerillakampf in den Bergen war. Und in dem Film wird halt auch gesagt, dass die Organisation quasi entschieden hat, dass sie wichtiger ist oder mehr bewirken kann, wenn sie nach Paris geht und nach Europa beziehungsweise und dass sie dort auch sicherer ist, weil sie halt ebenso wichtig ist für die Bewegung. Und allerdings haben sie halt quasi so ein bisschen die falsche Sicherheit von Europa überschätzt. Und das wird auch in dem Film so gesagt. Ja. Weißt du vielleicht was zu Öcalan? Weil ich habe mal gehört, dass der sich irgendwie zum Anarchismus bekannt hat. Kannst ja, du das erzählen? Ja, das ist tatsächlich relativ lustig irgendwie. Öcalan wurde ja 1999 inhaftiert und seitdem sitzt er halt irgendwie immer noch im Gefängnis. Und 2004 hat er halt irgendwie mal so eine Schrift verfasst, die eigentlich in dem Moment nur für seine Anklage sein sollte, seine Verteidigungsschrift quasi. Und 2009 wurde die halt dann komplett veröffentlicht als so offizielle Presseerklärung. Und da wendet er sich halt schon total offiziell gegen den Staat und sagt halt, dass er für sich erkannt hat, dass das quasi eine Fehleinschätzung war. Zu sagen, dass man halt einen Staat haben will, und sondern dass er tatsächlich sagt, dass halt irgendwie der Staat die Quelle aller Probleme ist und sich auch offiziell in diesem Pamphlet quasi dazu bekennt, dass Marx und Hegel vielleicht nicht unbedingt die Richtung ist, die er weiter verfolgen will, sondern eher Gedankengut von Bakunin und Kropotkin halt irgendwie annehmen will. Und das hieß halt irgendwie, dieses Pamphlet hieß halt offiziell Jenseits von Staat, Macht und Gewalt. Und das hat halt irgendwie ziemlich viel auch in der Türkei irgendwie ausgelöst, weil halt irgendwie tatsächlich der türkische Staat daraufhin dann gesagt hat, ach, ihr wollt ja gar keinen Staat mehr, dann ist es ja quasi umso besser, obwohl die halt nicht verstanden haben, dass sie halt, dass Öcalan gesagt hat, ja, aber ein autonomer Staat wäre halt, also nicht ein autonomer Staat, sondern ein autonomes Gebiet wäre halt wesentlich besser. Und genau, und das hat aber der türkische Staat nicht so richtig verstanden, beziehungsweise tatsächlich sind daraufhin halt so irgendwie Verhandlungen eingetreten mehr. Und es kam halt irgendwie auch dazu, dass dann halt gesagt wird, okay, wenn wir halt ein Autonomiebestreben haben, dann müssen wir halt auch irgendwie besser im Parlament vertreten sein. Und ich meine, es gab ja halt schon damals diese BDP, die halt aber auch total verfolgt wurde. Und dann wurde aber halt Bestrebungen auch von dieser Partei irgendwie gemacht, noch eine weitere Partei zu gründen, um halt irgendwie stärker im Parlament vertreten zu sein. Und da gab es irgendwie interessanterweise auch total Spaltungen in der türkischen Linken, weil halt einige gesagt haben, wir müssen halt irgendwie diese Parteibestreben unterstützen, weil es halt irgendwie eine kurdische Unabhängigkeitsbewegung ist. Und andere halt einfach gesagt haben, nee, wir unterstützen halt keine Parteien. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt mehr noch zu diesem Film erfahren möchte, wie komme ich da zu Informationen? Also ich meine, es gibt eine Seite, die heißt newfilm.net und da steht halt irgendwie, stehen die ganzen Informationen zu dem Film selber drin, da steht genau der Inhalt so ein bisschen zusammengefasst drin und da steht auch irgendwie drin, was wann und wo der Film nochmal gezeigt wird, in welcher Stadt. Und in nächster Zeit wird er auch in ganz Deutschland nochmal gezeigt. Ja, spannend. So lässt sich am Ende noch hinzufügen, dass Öcalan bzw. die PKK sich niemals direkt zum Anarchismus bekannt haben. Vielmehr findet in letzter Zeit verstärkt der Versuch statt, mit anarchistischen Gruppen zusammenzuarbeiten. Dabei wird allerdings dieses Vorgehen von Öcalan als Strategie in den Verhandlungsprozessen mit dem türkischen Staat gesehen. Besonders unglaubwürdig ist auch die Differenz, die Öcalan in seiner Theorie und Praxis aufmacht. So plädiert er ausdrücklich gegen Gewalt zu sein und trotzdem kommt es immer wieder zu Hinrichtungen von Rivalinnen in der PKK. Aber auch seine eigene Führungsposition, die er zwar teilweise auch kritisiert, sich aber nicht viel ändert. Die PKK hat durchaus sehr emanzipierte und auch anarchistische Praktiken, vor allem in der Alltagsorganisierung. Trotzdem sollte ein kritischer Blick auf das sogenannte Anarchismusbekenntnis von Öcalan nicht fehlen. Ich hoffe, ihr habt Lust gekriegt, euch auch selber zu informieren und die ein oder andere eigene Kritik einfach mal selber zu formulieren. Viel Spaß! Damit geht der libertäre Rückblick auf den April zu Ende. Wir sind gespannt zu erfahren, was euch gefallen hat und was nicht. Also zögert nicht, auf unserer Website aradio.blogsport.de einen Kommentar zu hinterlassen oder uns eine Mail zu schreiben: aradio-berlin@riseup.net. Und tschüss. Se les pestañes, ara bueno ni a quien guañe. En cara no te encara, en la fava, come Luis de Pinocho. De moment, contesta ple de gent, em puse per les parets, onades de xoc contra el vent. En cara no te encara, la testa.